Ich glaube, von Detective Conan Release auf DVD sind wir weit entfernt. Immerhin kommt jetzt Kaito Kid. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten bzw. ersten News-Podcast des Jahres 2015. Wie gewohnt gab es von uns im Januar keinen News-Podcast, dafür kommt jetzt im Februar der zweite, also sozusagen der erste News-Podcast des Jahres, in dem wir alle News aus dem Dezember 2014 und sogar schon dem Januar 2015 besprechen. Und das mache ich wie gewohnt nicht alleine. Mit dabei habe ich heute Olli. Hallo Olli. Ja, hallo liebes Team, hallo liebe Hörer, schön, dass ihr den Weg wieder zu uns gefunden habt in diesem neuen Jahr. Und ich begrüße unseren Stargast, hallo Kevin. Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Hörerinnen und Mithörer. Vielleicht könntet ihr jetzt denken, dass das alle Gäste heute waren, aber ich habe noch einen weiteren Gast eingeladen und freue mich sehr, dass er dabei ist. Hallo Shadi. Hi, mich kennt man hier vielleicht noch nicht so, auf YouTube als Zetzler LP vertreten und wurde vom guten Kevin eingeladen, nochmal hier mitzumachen. Genau, freut mich sehr, dass du mit dabei bist und uns heute tatkräftig bei den News unterstützt. Dann fangen wir auch schon direkt an mit einer ersten Meldung und da geht es um die Weihnachtsansprache für das Jahr 2014. Weihnachten ist jetzt schon ein bisschen vorbei, trotzdem hatten wir eine Weihnachtsansprache. Nicht wahr, Kevin? So ist es, Philipp. Einmal haben wir uns nochmal umgesehen. Was war eigentlich im Jahr 2014? Es war auf jeden Fall wieder ein Jahr mit viel Unterstützung von euch, aber auch von unseren Partnern, zu denen ja auch Egmont Manga und Kase gehören. Zahlreiche Gewinnspiele hatten wir. Wir haben auch viele neue Bände in Deutschland kaufen können. Und auch ein neuer Film und ein neuer Wandkalender haben zu uns gefunden. Du sagst es, apropos Gewinnspiele, wir haben jetzt derzeit ein Last-Minute-Gewinnspiel, das bei uns in Kooperation zwischen Conan News und Conan Forum stattfindet. Nicht wahr, Kevin? Richtig, ich habe es gerade schon angesprochen, Gewinnspiel. Auch im Conan Forum haben wir dieses Mal ein Gewinnspiel. Also besser gesagt in Kooperation mit Kase natürlich. Drei Kalender könnt ihr noch einmal gewinnen. Wer jetzt noch keinen hat, das ist eure letzte Chance, denn mehr ist nicht auf Lager. Alles wird jetzt rausgeworfen, was noch nicht an den Mann gebracht wurde. 2015 hat schon vor einer Weile angefangen, jetzt gewinnen oder für immer bleiben lassen. Genau, letzte Chance, vorbei. Juhu. Dann noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, was auch das Forum betrifft, und zwar hat dort das Team den Rücktritt erklärt. Da sind zu nennen Lunel, Sherry, Stella, Korab, Jin und Spürnase. Die sind allesamt zurückgetreten. Deswegen haben wir jetzt bei uns im Conan-Forum eine neue Leitung mit Mario VL, also Kevin, als Administrator und zudem drei neue Moderatoren, Black Wermut, Kirito Asuna und Aiko Hikari, die ihr auch schon als Bianca aus dem Conan-Cast kennt. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich nochmal recht herzlich bei der alten Leitung für die jahrelange Unterstützung des Conan-Forums bedanken und freue mich, dass wir jetzt ein neues Team an unserer Seite haben. Gut, dann noch was weiteres in eigener Sache, diesmal zum Conan-Cast. Da sind im letzten Jahr noch drei Stück rausgekommen, beziehungsweise einer schon in diesem Jahr. Und zwar ist da zuerst zu nennen der Kommentar 4 zu Film 17, Detektiv auf hoher See, den wir ja schon hoch und breit angekündigt hatten. Da könnt ihr euch gerne den 17. Film, der ja bei Kase erschienen ist, anschauen und dann parallel unsere Kommentare dazu hören. Ich denke, ihr dürftet das Prinzip mittlerweile beim vierten Kommentar mittlerweile verstanden haben. Sonst wird es auch in dem Kommentar selber nochmal erwähnt, also da gerne mal reinschauen, wenn ihr den Film habt und unsere Kommentare dazu hören wollt. Sonst hatten wir noch einen Conan-Cast Nummer 79 zu Conan Viva Emotion. Unser Jahresrückblick 2014, das Jahr ist ja schon vorbei, aber trotzdem kann man auch jetzt noch auf das Jahr zurückblicken. Da könnt ihr euch gerne in den Podcast reinhören. Und der erste Podcast, der erste Themen-Podcast des Jahres 2015, da ging es um Band 82, den wir da zu dritt besprochen haben. Soweit zu den allgemeinen Ankündigungen. Dann geht's direkt weiter mit dem Anime in Deutschland. Und da haben wir einige interessante Meldungen. Zunächst, dass der Film 16 und Film 17, wo wir auch zu beiden Filmen Audiokommentare veröffentlicht haben, nochmal als Hinweis, die beiden Filme sind jetzt nicht nur auf DVD und Blu-ray verfügbar, sondern auch per Anime On Demand. Nicht wahr, Kevin? Ja, darauf haben wir gewartet, alle. genau so ist es. Die Filme sind bei Anime On Demand. Also, soweit ich weiß, wenn man ein Abo hat, ein Premium-Abo, kann man sie, glaube ich, auch gratis schauen, wenn ich richtig informiert bin. Ansonsten aber 2,99 €, um 48 Stunden lang so oft zu gucken, wie man will. Oder 7,99 € zahlt man dann, um den Film für immer gucken zu können. Also 7,99 € anstatt knapp über 20 €. Man spart einen Haufen Geld. Kann sich dann auch entscheiden, SD, HD, wie ich gerade Bock hat. Und dann lädt man sich, dann streamt man sich den online über Kase direkt auf seinen Bildschirm. Ich sehe gerade, im Premium-Abo ist er enthalten, ja. Ah, enthalten, ja. Ah, vielen Dank. Danke. Ich bin ehrlich gesagt gespannt oder würde gerne mal wissen, wie viele Leute das Angebot nutzen. Also ich persönlich bin da überhaupt nicht der Fan von, sowas online zu streamen. Ich persönlich finde dieses Angebot ja eigentlich ganz gut. Nur würde ich mir halt wünschen, dann klar, Synchro ist gut, aber dieses Angebot wäre in meinem Fall besser, wenn man sagen würde, wenn der Film halt in Japan gerade rausgekommen ist und man das da irgendwie schon mit Untertiteln dann halt regeln könnte. Dann ja, genau, hätte das halt so ein bisschen Sinn. Das ist auch mein Kritikpunkt, den ich habe. Denn man kann ihn zwar bei Anime On Demand schauen, aber eben nur, in Anführungszeichen, auf Deutsch synchronisiert. Ah, okay. Die japanische Synchro mit deutschen Untertiteln fällt dabei flach. Was vielleicht ein Punkt wäre bei den nächsten Filmen, ist, dass man zum Beispiel den Film vorher schon bei Anime On Demand veröffentlichen könnte. Oder wenigstens zeitgleich. Also noch, ja, 18 wäre es dann ja entsprechend wünschenswert. Oder eben vorher als besonderer Anreiz, dass man für 8 € dann sich schon mal vorab den Film anschauen könnte. Also bevor der hier in Deutschland erscheint, weil in Japan ist er ja schon entschieden. Genau, ja. Gut, dann weiter zur nächsten Meldung beim Anime in Deutschland Bereich. Da haben wir die Kase Anime Charts 2014 für euch präsentiert. Da ist Detektiv Conan in diesem Jahr nur, in Anführungszeichen, auf Platz 7 gekommen. Dennoch ein recht beachtliches Ergebnis, wenn man sich die anderen Plätze anschaut. Oder, Kevin? Ja, kann man so sagen, denn zum Beispiel der 16. Film auf DVD, der hat sich noch sehr, sehr gut gehalten, ist auf Platz 10. Vom 17. Film, die Blu-ray, also vom aktuellen Film, die ist allerdings sehr weit abgeschlagen und findet sich erst auf Platz 51 wieder. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, bei dem 11. Stürmer noch anders. Nee, war es nicht. Aber anders war es beim 15. Film, die 15 Minuten der Stille. Dort war auch die Blu-ray noch weit oben. Also ich freue mich auch, dass Detektiv Conan immer noch so weit oben ist in den ganzen Platzierungen. Ich meine, es sind die Top 100 und da war Detektiv Conan zigmal vertreten. Vor allem hat es mich auch gefreut, dass mein Lieblingsfilm, der 6. Film, das Phantom der Baker Street, weiterhin recht gut platziert war. Also es kam ja in dem Nummer 79 in dem Ranking erst die aktuellen Filme 16, 17, na 18 nicht, die ganzen aktuellen und der erste Film eben, klar, da fängt man ja immer an und dann kam direkt danach schon der 6. Film vor dem 2. Also den 13. und der 14. waren ja noch dazwischen. Genau, das sind ja auch für mich noch recht aktuelle Filme. Ja. Und dann der 6. Film direkt danach, genau. Also erstaunliches Ergebnis für meinen Lieblingsfilm. Ja, muss man so sagen eigentlich, wo ist denn dein Lieblingsfilm, Kevin? Ja, mein Lieblingsfilm war ja früher immer Der Killer in ihren Augen. Der 4. Film ist jetzt auf Platz 91 gelandet. Aber mit meinem aktuellen Lieblingsfilm, eine 15 Minuten Stille, kann ich ja auch ganz gut. Habt ihr Lieblingsfilme, Olli und Shadi? Ja, also das ist momentan, also auf jeden Fall, klar, als Fan hat man Lieblingsfilme. Bei mir bin ich noch so ein bisschen mittlerweile am Überlegen. Früher war es der achte Film, der Magier mit den Silberschwingen. Haben wir nicht im Angebot in den Top 100, leider nicht. Genau. Ja, kann ich verstehen. Ich meine... Und mir gefällt aber mittlerweile der fünfte Film auch relativ gut. Ja, der war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also bei mir ist es aktuell, wenn ich so zurückblicke, den ich halt noch am besten in Erinnerung habe, ist halt auch die 15 Minuten der Stille. Fand ich recht super, den Film. Hammer. Hammer. Gerade, ich habe ihn zur Weihnachtszeit geguckt und das mit dem Schnee kam dann halt nochmal so ein bisschen besser auf mich rüber, zumal dieses Jahr nicht so viel Schnee da war. Nee, nicht wirklich. Im Schwarzwald ist alles voll. Hier ist schon wieder nichts. Oh. Ja, auf jeden Fall. Ich fand den halt ganz super. Andere Filme, ja, es ist bei mir immer eine recht schwierige Sache, mich auf irgendwas festzulegen. Also zu sagen, so das ist das Beste, das ist nicht so das Beste. Wenn ich mich jetzt gerade so spontan entscheiden müsste, dann wären es die 15 Minuten der Stelle aber auch, ja. Seid ihr euch ja einig, Kevin und Shadi. Darf so sein. Ausnahmsweise mal, ja. Dann gehen wir zur nächsten Meldung über. Das ist eine Hammermeldung, wie ich finde. Boom. Und zwar kommt Magic Kaito Kid the Phantom Thief nach Deutschland, genau gesagt zu Kase, und wird dann da im Winter 2015-2016 veröffentlicht. Also müssen wir uns noch ganze 10, 11, 12, 13, 14, 15 Monate gedulden, bis wir Kaito Kid dann hier auch in Deutschland erleben dürfen. Ja, aber das ist ja immerhin schon mal eine super Meldung, dass überhaupt mal wieder was von Conan episodenmäßig auf DVD erscheint. Ja, Conan nicht direkt, aber Kaito Kid gehört ja mit in das Genre rein, von daher. Und Conan taucht ja auch auf zwischendurch. Stimmt, meine. In jeder Episode, soweit ich weiß. In jeder sogar, also ja. Ja, aber er singt immer die Kamera oder so, weiß auch nicht, was er macht. Im Hintergrund taucht er irgendwie mal als, wie nennt man das, irgendwie immer auf, damit sich alle drüber freuen. Der so. Läuft weg. Ja. Er läuft weg, das kann er gut, ja. Ja, ansonsten, Menschen Kaito Kid, was ist das eigentlich? Wir haben ja zum Anime einen schönen Conan-Wiki-Artikel, wo ihr euch gerne reinlesen könnt. Bekannt wurde bisher, dass die Filme, die Episoden bei uns erscheinen sollen, ja, auf DVD und auf Blu-ray. Also man kann ja nochmal sagen, das sind 12 Episoden, die dann von 2010 bis 2012 immer als Special sozusagen in Japan ausgestrahlt wurden. Immer als Detektiv Conan gerade mal pausiert hat, haben die Kaito Kid-Episoden dazwischen geschoben. Und diese 12 Episoden, die kommen jetzt nach Deutschland. Die sind natürlich an den Manga angelehnt, den Gosho Aoyama gezeichnet hat. Aber es sind auch einige... Nee, Filler sind gar nicht dabei. Das ist beim aktuellen Anime so. Genau. Das ist ja der alte Anime. Der alte Kaito Kid quasi, genau. Der zuerst ausgestrahlt wurde. Der allererste ja. Nach Deutschland. Genau, und der Manga ist ja auch in Deutschland erschienen. Die 4 Bände, einmal in der roten Auflage, wie ich sie mal nenne, und einmal auch in der Treasured Edition, jeweils 4 Bände Kaito Kid Magic Power. 4 Bände plus. Vielleicht kommt ja noch was. Plus. Muss ja irgendwann. Der 5. wurde ja schon angekündigt. Ja. Ja, ich bin jedenfalls sehr auf die Synchronisation dann auch gespannt. Mhm. Julia Hagesch, oder wie stimmt, er heißt, stimmt, ne? Stimmt, die Synchronisation. Sollte ja dann wieder Ladies and Gentlemen rufen. So wie es in den Filmen ja auch ist. Ich würde mich wundern, wenn die da jemand anders verpflichten. Und im Anime aber auch, im deutschen Anime. Da hat er ja auch gesprochen. Immer, oder? Ja. Ja. Ja. Also für mich persönlich eine Meldung, mit der ich so überhaupt gar nicht gerechnet habe. Ich bin wirklich erstaunt und glücklich auch drüber. Denn vielleicht, ich weiß, ich habe die Folgen gesehen teilweise, ich weiß aber nicht mehr, ob und wie viel Conan da gesagt hat. Denn das würde heißen, dass auch unser geliebter Tobias Müller einen kleinen Auftritt hätte. Ja, nee, da muss ich dich leider schon mal vorab enttäuschen. Spoiler! Conan war wirklich nur zu sehen, hatte aber keine Sprechrolle. Ah, verdammt. Genauso wie auch einige andere, die Detective Boys zum Beispiel, die waren da immer nur so als Hintergrund-Gaststars zum Beispiel im Tropical Land bei einer Aktion dabei. Verstehe, alles klar. Bei der neuen Version hat er aber schon eine Sprechrolle, muss man dazu sagen. Ah ja? Da ist er zu hören. Da werden ja auch Fälle aus Detective Conan neu aufgelegt, oder nicht? Richtig, das deswegen ist so. Deswegen ist klar, dass er dann mit dabei ist und auch mitspricht. Ja, gut, dann ja. Andere. Ist aber ganz interessant, die auch mal aus quasi Kaitos Sicht zu sehen, muss man dazu sagen. Also ich habe vom neuen Anime noch keine Episoden gesehen, habe nur gehört, dass das sehr interessant sein soll, auch mal Kaito Kids Perspektive zu erleben. Vom alten Anime habe ich, glaube ich, so 5-6 Folgen gesehen. Werde jetzt auch keine weiteren schauen. Ich warte dann einfach, bis die alle hier in Deutschland erscheinen, wann auch immer. Also ich weiß nicht, ob ich mit diesem Jahr noch rechnen soll. Ich denke mal eher nicht. Januar 2016 oder so. Auch. Januar, Februar. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich denke mal dann alle auf einen Schlag. Das andere wäre komisch. Also mehr als 2 Boxen wären unverhobelt, also, sag ich mal. 6 Folgen pro Box, das ist so irgendwie schon komisch. Also wenn ich mir hier eine Staffel von irgendeiner anderen Serie kaufe, dann sind da normalerweise alle Folgen drauf. Ja, ist unterschiedlich, muss ich sagen. Also es gibt auch DVDs, wo du nur 4 Folgen drin hast oder so. Und dann. Das stimmt leider. Ja. Es ist Unterschied. Es gibt Folgen, da sind irgendwie 25 Episoden drauf und es gibt aber leider auch nur welche, wo 4 drauf sind. Ja, stimmt. Wobei das in Japan eher so ist, dass auch bei Detective Conan eher nur 4 bis 5 Folgen immer auf jeder DVD so drauf sind. Mhm. Von daher, ich glaube, ich müsste mich mal informieren, wie die Release-Politik in Japan war. Ob man da 2 oder 3, die werden ja nicht irgendwie, weiß ich, was Neues ausdenken, sondern einfach das kopieren, schätze ich mal. Waren sie nicht alle in einer Box? Die gab es auch als Limited Edition mit 1412 Exemplaren. Wenn es die ist. Ah, wenn es die ist, ja, stimmt. Ja. Die nächste Frage ist ja noch nach dem Preis. Ich denke mal, da muss man zwischen auch einiges. Zwischen 30 und 60 Euro dürfte alles drin sein, ne? Ich hatte auch eher so 30, 40 geschätzt. Mhm. 60, das wäre aber schon sehr. Oder 50 maximal, ja. 5 Euro pro Episode. Puh. Ich muss dazu sagen, ich sehe diesen Magic Kaito hier in dem Fall nicht als vollwertigen Anime an, weil er hat. Sollte man auch nicht. Nee, genau, ein bisschen so, ja. Weil er hat in dem Fall, er sollte quasi auch wirklich nur halt eine Art Special damals darstellen. Kam ohne Opening halt daher, beziehungsweise hat das Opening der Serie übernommen. Die haben es mitgenommen, ne? Richtig. Hat einfach das Aktuelle der Serie halt übernommen. Und ja, deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Kase das da lösen wird. Vor allem nochmal zur Synchronisation. Ich bin halt gespannt, wie das mit der Lache da wird, weil, zumindest ist es in der aktuellen ja so, dass ich habe, also in der Conan-Serie damals, beziehungsweise in den kommenden Filmen, hat man ja Kaito so als eigene Person nie wirklich synchronisiert gesehen. Oder zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und er hat halt eine recht eigenständige Lache, wenn er privat unterwegs ist, die ich recht witzig finde. Und ich frage mich, wie man das übernehmen wird. Der lacht ja halt ziemlich, ja, wie soll man sagen, so, ja. Aber kann man sich ja angucken. Ich denke, der japanische Tonträger wird ja sowieso wieder mit dabei sein. Zu hoffen ist es. Ist ja nicht bei jedem Anime so. Bei One Piece und Dragon Ball Z nicht. Ja, da war aber die Begründung, dass das längere Serien sind und die Fans dort eh nur die deutsche Version haben wollen. Ich denke, bei Kaito Kid wird das anders sein. Da sind ja die. Bei One Piece war aber auch die Begründung, dass ja nicht wir die Zielgruppe sind, sondern diejenigen, die Zielgruppe sind, die Kinder, genau, die das bei RTL 2 und bei ProSieben Max schauen. Ja, bei Kaito Kid wird es dann ja anders sein. Ich meine, es sind ja auch nur 12 Episoden und keine lange Serie. Wenn Detective Conan kommen sollte, dann wäre es was anderes. Da wäre es auch okay, wenn dann keine japanische Tonspur drauf ist, sage ich mal so. Aber ich glaube, von Detective Conan Release auf DVD sind wir weit entfernt. Immerhin kommt jetzt Kaito Kid. Da widerspreche ich aber gerne. Ich bin ja auch mal sehr gespannt, welches Opening sie denn verwenden würden, weil sie werden ja bestimmt keine japanischen Songs bei uns in Deutschland ausstrahlen. Mit aller Kraft, mit aller Kraft. Na, bei den Filmen ist es ja so, dass sie als Ending ja immer das Japanische einfach übernehmen. Und ist auch für mich schwer zu beantworten. Also bei Don't Wanna Lie wäre ich zu haben. Das waren ja mehrere, glaube ich. Ne? Waren mehrere, ja. Es waren wirklich mehrere. Gut. Soweit zu Kaito Kid. Wir halten euch da wie gewohnt auf dem Laufenden. Also wenn etwas passieren sollte, dann steht das zuerst bei conannews.org und als zweites wird es dann bei uns im Conancast besprochen. Wenn die Box raus ist, dann wird es auf jeden Fall auch noch einen speziellen Conancast dazu geben. Ist ja klar. Na klar. Wir sind ja der Conancast. Ein Live Let's Watch. Der Kidcast, ne? Ja. Ist ja auch noch ein bisschen hin, wie gesagt. Winter. Ja, genau. Jetzt kommen erstmal andere Sachen auf uns zu. Da sind wir auch schon beim passenden Thema. Beim Manga in Deutschland, da wurde der Band 82 veröffentlicht, wie schon eingangs erwähnt. Da haben wir einen Conancast zugemacht mit der Nummer 80. Da könnt ihr gerne schon mal reinhören. Und da erfahrt ihr alles zu Band 82, was ihr wissen müsst. Und vielleicht auch was ihr noch nicht wusstet. Das wäre natürlich dann auch ganz interessant für euch. Hoffe ich doch. Zu ein paar wichtigeren Informationen. Band 82 war ja schon lange angekündigt. Wir haben ein exklusives Interview mit Josef Scharnel geführt, wow, beziehungsweise genau gesagt, Kevin hat das geführt. Das ist schon das zweite Interview dieser Art. Und ich denke, da hast du auch noch ein paar passendere Informationen zu, nicht wahr? Richtig, wir haben nämlich eure Fragen gesammelt. Die haben uns erreicht über Facebook, Twitter und auch sogar ein paar per E-Mail. Wer sich da zu scheu war oder nicht öffentlich stellen wollte. Die besten haben mich mir rausgepickt. Die habe ich dann dem Josef vorgelegt. Und er hat sie ausführlich beantwortet. Ihr sollt also wirklich einen gigantischen, tollen Einblick erfahren in sein Arbeitsleben, was sich verändert hat seit dem ersten Interview, wo er so gearbeitet hat, bei Pokémon XY war er ja dabei, Kingdom Hearts war er ja dabei, Resident Evil, der Manga, My Little Pony und noch vieles mehr. Also er hat da wirklich eine ganze Latte an Arbeit hinter sich. Ja. Das Nähkästchen war groß, aus dem er geplaudert hat. In der Tat, ja. Das freut natürlich den Leser ganz besonders. Er hat über japanische Eigenheiten gesprochen, ob er schon immer übersetzen wollte, ob er privat gerne Mangas liest und so weiter. Wer das und mehr wissen will, der liest am besten mal rein. Genau, und zudem gab er noch zu verstehen, wie weit er mit den aktuellen Manga-Übersetzungen für 2015 ist. Wie ihr vielleicht schon gehört habt in ein paar älteren News-Podcasts oder bei uns gelesen habt, erscheinen im nächsten, oder in diesem Jahr ist es ja jetzt schon, zahlreiche Bände von EMA hier in Deutschland, ja, also neue Sonderbände und reguläre Bände. Und da hat Josef Scharnel schon einige Übersetzungen abgeschlossen, unter anderem die Übersetzung zu Band 83, der FBI Selection und den Gosho Aoyama Short Stories. Also da ist alles nach Plan und die erscheinen ja noch in diesem Jahr. Ja, nicht nur die, auch mittlerweile die Detektive Hoher See Anime-Comics, die im August und September erscheinen, die sind mittlerweile auch fertig und bei EMA auf dem Tisch. Genau, also da ist Josef Scharnel sehr fleißig und mit dabei, auch die neuen Bände mit nach Deutschland zu bringen. Genau. Da machen wir dann direkt schon weiter mit der spoilerfreien Zone. Es gibt neue Informationen zu Film 19, der ja in diesem Jahr, im April, also schon in knapp bisschen mehr als 2 Monaten, in Japan in den Kinos läuft. Und da gab es jetzt 2 Trailer und noch ein offizielles Poster zu dem Kinofilm, das veröffentlicht wurde. Ich bin ehrlich gesagt von dem Poster ein wenig enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch bei den Trailern habe ich bisher noch nicht so viel erfahren, wie ich gerne erfahren würde. Mhm. Also ich kann mir noch nicht so richtig einen Eindruck machen, worum es in dem Film geht. Und das ist irgendwie schwierig. Also es ist diesmal ganz komisch für mich. Also ich habe den Trailer mir auch angesehen. Und ja, wir haben es auch schon in einigen anderen Cards gehört. Also im Moment bin ich auch eher so der Überzeugung, dass das eher ein langer Review sozusagen dieser einen Anime-Episode wird, wo Kid ebenfalls schon mal ein Bild stehen will und verdächtigt wird, dass er gesagt, jemanden also auch die Tatsache, dass umgebracht hat. Das war der alte Mann da, ne? Der, genau, auch das. Der Vater von dem Maler oder irgendwie mit den sowas. Gemälden, ja. Ja. Genau, ja, der Fall war das. Und auch, dass Kid jetzt wieder irgendwie jemand umbringen sollte oder so, das passt auch nicht. Das wissen wir, das kann eigentlich gar nicht sein. Also irgendwie überzeugend tut mich der Trailer da jetzt nicht, dass ich sagen muss, oh ja, den Film muss ich unbedingt sehen. Also während die Trailer bei mir den Eindruck immer noch erwecken, ja, das ist halt eine lange Conan-Folge, finde ich persönlich das Poster aber richtig hübsch. Da ist alles drauf, was aufgehört. Sonnenblumen sind da, Kaito, Conan, Technik-Voice muss da sein, Ran, Sonoko, Polizei, also gefällt mir. Ja, das wird dann ja auch das Cover der deutschen DVD und Blu-ray, was mir ja wie gesagt nicht so zusagt. Zu dem Film habe ich auch schon ein Wort zum Sonntag geschrieben, das ihr gerne bei uns auf conninews.org lesen könnt. Da habe ich mir die Frage gestellt, schmort Nakamori in Film 19 im Höllenfeuer, weil er damals in den Trailern noch nicht zu sehen war. Mhm. Mittlerweile ist er auf dem offiziellen Poster aufgetaucht, also ist Nakamori auch mit dabei in Film 19. Alles andere hätte mich noch mehr enttäuscht, denn ich liebe auch Nakamori. Also ganz ehrlich, zum Film jetzt gerade mal, warum es um Kaito geht, kann ich mir eigentlich relativ gut vorstellen. Hat wahrscheinlich was auch zurzeit mit der Serie zu tun. Also Magic Kaito 14-12, sage ich jetzt mal. Also wenn ich Werbung noch dafür... Ja, klar, ein bisschen Werbung noch dafür machen. Macht zumindest auf mir jetzt gerade so ein bisschen den Eindruck. Ich bin persönlich aber sehr gespannt drauf, da ich eigentlich, man könnte sagen, also ich mag die Kid-Fälle generell, also... Ich bin jetzt nicht abgeneigt von dem Film, da hat mich Film 17 eher mehr enttäuscht, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das da geregelt wird. Der letzte Film mit Kaito hat mir auch eigentlich sehr zugesagt. Und da ging es ja halt auch um, also da war ja noch mehr halt quasi im Hintergrund, was sich da abgespielt hat. Das mit Kaito war halt da, aber ja, mal schauen, was sie sich da haben einfallen lassen. Also ich bin gespannt. Und ich persönlich, gut, das Poster mit den Sonnenblumen, ja, okay, sag ich mal. Es muss ein Poster geben, ne? Ja, klar. Ja, na gut, dann direkt weiter zu einer weiteren positiven Meldung. Und zwar geht es um den Detective Conan Flughafen, über den wir vor einem Jahr schon berichtet haben, in der Februar-Ausgabe des News-Podcasts 2014. Jetzt wird der Flughafen endlich Realität. Es geht voran und ich finde, man kann nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch, Gosho Aoyama, dass ein Flughafen nach Detective Conan, nicht nach Aoyama, sondern nach Conan nur, aber ich meine, das ist die größte Ehre, die einem zuteil kommen kann. Ein Flughafen, Mensch. Ich denke auch, ja. Und ein Bahnhof hat er ja auch schon, ne? Stimmt, die Conan Station. Genau, ja. So hieß sie doch. Ja. Also ja, der Totori-Flughafen heißt ja jetzt dann Totori Sakyo Konan Kuko. Also Totori Sandhünen Konan Flughafen. Genau, schöner Name. Ja. Vor allem ja auch, weil auf dem Logo des Flughafens sind nun Konan und Ranmori zu sehen sind. Genau, also wenn ich nach Japan fliege, dann lande ich genau auf diesem Flughafen. Und wehe, wenn nicht. Ja. Ne? Steig 10-mal um dann da in Japan einzufliegen. Ich glaube, wenn ich da jedes Mal landen würde, auch als Aoyama, ich würde jedes Mal grinsen, wenn dieser Name genannt wird. So, das habe ich. Also gemacht. Man sagt ja mittlerweile, es ist unhöflich und unangebracht, wenn man im Flugzeug bei einer Landung klatscht. Aber wenn ich bei dem Flughafen lande, ich klatsche. So, ja. Das steht fest. Wenn du dann noch mit der Conan-Stimme begrüßt wirst, der japanischen, wär's ja noch besser, ne? Super, ja. Von Aoyama persönlich, das wär's doch. Oha. Ja, genau. Der schüttelt noch die Hand dann am Flughafen. Ja. So, bitte hier entlang, ja? Ja. Und Autogramm. Da noch Conan-Wände einkaufen. Also, ich glaube, bei der Einweihung wird er auf jeden Fall noch da sein. Also, am 3. Januar war er ja da, als quasi, ja, da wurde ja quasi, das war so die Enthüllung. Mini-Einweihung. Ja. Hallo, Leute. Jetzt machen wir es wirklich. Und am 1. März ist dann die offizielle Einweihung des Namens und des Flughafens. Gut, dann haben wir noch eine Top 10 der beliebtesten Charaktere. Eine Umfrage, die in Japan stattfand, anlässlich des 20. Jubiläums der Serie. Und da kamen doch recht überraschende Ergebnisse raus, wie ich fand. Obwohl, so überrascht fand ich es nicht. Ja, ich teilweise schon. Ja, okay. Kommt drauf an, wie man es sieht. Also ich hatte jetzt meinen Blick nur auf den ersten Platz in der Regel gerichtet, weil der ja mit Abstand bei den Charakteren gewonnen hat. Ja, vielleicht sagen wir erstmal, wer das ist, oder? Gewonnen hat nämlich Ai Haibara, gefolgt von Ranmori, Shinichi Kudo, Conan Eldorama, Kaito Kid, Heiji Hattori, Shuichi Akai, Masumi Sera, Wermuth und Fervin. Und ich frag mich, wo ist Kokoro Mori? Wo ist Subaru Okiya? Ah, okay, die Stimmen werden wahrscheinlich bei Shuichi Akai eingegangen sein. Wahrscheinlich, ja. Dennoch wundert es mich sehr, also bei anderen Beliebtheitsumfragen sah es ja immer ganz anders aus. Also Ai Haibara mit so einem krassen Abstand vorne, das habe ich noch nicht gesehen bisher. Und eigentlich sind ja Shuichi Akai, Kaito Kid, das sind ja alles die Fanlieblinge. Die so weit unten zu sehen, auf Platz 5 und 7, ist nicht weit unten, aber ist trotzdem nicht ganz oben, das hat mich sehr erstaunt. Die haben wahrscheinlich nur Ai Haibara-Fans gefragt. Ja, genau. Obwohl ich sage, hoffentlich teilnehmen. Also mich persönlich überrascht ja, dass Ran halt so weit oben ist. Also die hätte ich jetzt nicht so weit oben eingeschätzt. Und wenn Muri halt hier wäre, also ihr Vater quasi, der hätte gesagt, Yoko muss oben sein. Ganz klar. Stimmt. Also davon mal abgesehen, ne? Yoko ist aus der Wertung genommen. Die kann keiner schlagen. Genau. Stimmt, ja. Steht auf Platz 0. 1, und 0,9. Der Typ da, der Detektiv Samonji, ne? Der hätte auch oben sein müssen. Ja. Ja, alles klar. Oh Mann. Ja. Gut, dann noch zwei weitere Informationen zu den meistverkauften Manga 2014 in Japan. Da einmal die Auflistung nach Bänden. Da sind 3 Detektiv-Conan-Bände unter die Top 100 gekommen. Allerdings recht weit unten, auf Platz 64, 66 und 91 konnte man 3 Detektiv-Conan-Bände auffinden. Ganz oben waren natürlich so Klassiker wie One Piece, Attack on Titan, Naruto war schon auch dabei, Silver Spoon ganz seit neuestem auch. Also die ganzen Klassiker weit oben, Detective Conan eher weit unten. Teilt sich so ein paar Plätze mit Fairy Tail und älteren Attack on Titan Bänden, sag ich mal. Ja, sehr schade, dass Detective Conan so weit unten ist. Ich meine, One Piece, Attack on Titan bedienen eine größere Masse an Lesern. Von daher darf man nicht zu enttäuscht sein. Ganz klar. Gleiches gilt auch für die Auflistung nach Serien. Da ist Detective Conan bei den Serien auf Platz 25 gekommen. Noch vor Black Butler hat im Jahr 2014 2,4 Millionen Exemplare an Detective Conan Bänden verkaufen können. Also erstaunliche Zahl, 2,4 Millionen Bände. Ja. Das muss man sich mal irgendwie aufstapeln. Bei irgendwelchen Dokumentationen würden die jetzt sagen, man stapelt dreimal bis zum Mond und zurück. Ich weiß nicht, wie viel man da stapeln kann, auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, Platz 1 auch da wieder, One Piece. Aber nur ganz knapp vor Attack on Titan. Ja, überraschend knapp. Also der Abstand, der Beliebtheitsabstand, der verschwindet langsam, habe ich das Gefühl. Genau, ja. Also oder Attack on Titan nimmt extrem zu. Das wird ja auch durch den Anime-Extrem gepusht. Ja, oder so. Da bin ich natürlich offen. Ja, Detective Conan, um das mal einzuordnen, war, es gab ja im Vorjahr auch schon, also im Vorvorjahr jetzt, ja, 2013, auch schon solche Auflistungen. Und Detective Conan ist jetzt auf einem ähnlichen Platz mit ähnlich viel verkauften Bänden. Also keine Verluste, keine Gewinne, alles wie immer. Nur bei den anderen Serien gab es eben ein paar Verschiebungen, sodass Detective Conan, glaube ich, einen Platz runtergerutscht ist. Ja, einen runter. Aber das kann auch im nächsten Jahr wieder nach oben geändert werden. Also alles ist offen. Da hat sich nicht so viel getan. Ja. So viel dazu. Dann noch eine Kurzinformation dazu, dass es eine weitere Umfrage gab. In Japan natürlich wieder. Welche Manga die Japaner abgeschlossen sehen wollen. Und da gab es wenig überraschende Ergebnisse, oder? Ja, also wie ich finde nicht. Also auf Platz 1 sind 2 Serien, beide mit jeweils 27,4% aller Stimmen. Einmal, Achtung, ich versuch's mal auszusprechen. Ja, viel Spaß. Toshira Katsushaku Kameari Koen Mai Hashu Sujo. Puh, und? Gesundheit. Danke. Und Detektiv Conan. Ja, auf Platz 2, auch wenig überraschend, gleich One Piece. Auf Platz 15, kennt ihr auch ganz sicher, Bleach, dazwischen noch Hunter x Hunter, auch ziemlich bekannt, denke ich. Ja. Ja, aber also mich hat das ehrlich gesagt wenig überrascht, dass Detective Conan so weit überhaupt oben nicht ist. Das war mir klar. Also es wird ja häufig darüber gesprochen, oh, wann ist es endlich vorbei, es gibt schon so viele Folgen, so viele Bände, irgendwann stirbt Aoyama noch, bevor die Serie vorbei ist, das ist immer das Schreckensszenario. Oh ja, ich kann es nicht mehr hören, also ehrlich nicht. One Piece auch ähnlich. Die anderen Serien kenne ich größtenteils nicht. Hunter x Hunter kenne ich noch. Bleach natürlich. Der Rest wird wahrscheinlich irgendwas sein, was gerade angefangen hat und wo die Japaner sagen, oh Gott, sofort wieder vorbei damit. ja, Naruto ist ja jetzt gerade erst zu Ende gegangen, deshalb ist es nicht mit aufgeführt. Das hat nicht nach Platz 1, ja. Da ist es nicht auf 1, ja. Weil Naruto ins Weg ist, ja. Aber es wurden auch nur 500 Leute befragt, also so repräsentativ ist es jetzt auch nicht. Trotzdem, denke ich, kann man da schon ein paar repräsentative Ergebnisse rauslesen. Sag ich einfach mal so, ja, aus meiner Sicht. Also es gibt ja auch bei uns in Deutschland schon einige, die Conan gerne mal zum Ende geführt haben möchten, weil die Serie ja schon über Jahre hinweg läuft. Ja. Und der Kern. Nicht im Anime, Gedanke, aber der Manga. Auch wenn ich persönlich sagen muss, ein schnelles Ende sollte jetzt auch nicht gefunden werden, weil das wäre halt noch viel enttäuschender. Ein gut durchdachtes, schönes Ende. Alles muss beantwortet sein. Also nicht alles, aber das meiste. Aber hatte er nicht selbst noch mal in einem Interview, ich weiß nicht, ist schon, glaube ich, wieder ein paar Jahre her. Bis er das Alter erreicht hat, ja. Nee, ich meine halt, dass er selbst das Ende noch nicht mal vor Augen hat. Doch, hat er mittlerweile. Echt, mittlerweile schon? Komplett oder nur einzelne? Also er weiß das ungefähre Ende. Das liegt in einem Tresor am Totori-Sanddünen-Flughafen. Conan! Flughafen. Puh, ganz schön viele spoilerfreie News hier heute. Noch eine weitere haben wir für euch. Und zwar geht es um den Band 85, der ja vor kurzem in Japan erschienen ist, im letzten Jahr noch. Da sind jetzt die Verkaufszahlen dazu bekannt. In Japan macht man sowas, da sagt man die Verkaufszahlen. EMA hält die größtenteils unter Verschluss, wie es Carlsen, Tokyo Pop und andere Verlage hier in Deutschland ja auch machen. In Japan ist es so, dass die immer veröffentlicht werden. Und da konnte Detektiv Conan, der 85. Band, in der ersten Woche direkt die Spitzenposition übernehmen. Und innerhalb von 3 Wochen konnten sich über 500.000 Bände verkaufen. Eine beachtliche Zahl. In 3 Wochen 500.000 Bände. Unglaublich, ne? Also extrem schön. Und auch im Vergleich zu vorigen Bänden etwas mehr. Normalerweise werden pro Band immer in den ersten 3 Wochen 450.000 Bände verkauft. Jetzt 500.000, also 50.000 mehr. Was vermutlich auch an dem Inhalt liegt und am schönen und am Cover, ne? Wie ich finde. Ja. Also wer das Cover von Band 85 vor Augen hat, der... Ich glaube, der schläft gleich zu. Sonst mal im Wiki reinschauen. Band 85 und dann Spoiler anzeigen. Da ist das Cover zu sehen, selbstverständlich. Gerne mal reinschauen. Ja, im Newsblog sieht man es doch auch, oder? Im Newsblog findet man es irgendwo auch, ist halt schon eine ältere Meldung, ja. Muss man ein bisschen scrollen eventuell. Ein bisschen suchen oder oben in die Suche Band 85 eingeben. Da kommt das auf jeden Fall. Ja, oder ihr geht auf Google und macht dann, Oder ihr nehmt unsere Kategorien unten vor, aber das ist was anderes, ja. Noch drei kurze Meldungen, geht um USA und Kanada, Crunchyroll, da gibt es jetzt Magic Kaito 1412, die Serie, über die wir vorhin schon so ein bisschen gesprochen haben. Also die neue Anime-Serie. Die neue Anime-Serie, die gibt es jetzt als Simulcast dort auch und Band 83 ist jetzt in den USA erschienen. Dann 53. Bin ich auf jeden Fall super. 53? 53, ja, genau. 83, Wunschdenken. 83, jetzt aber. Den kriegen die 2020 erst, wenn überhaupt. Nicht mal. Gut, bevor wir dann zum Anime in Japan übergehen und bevor ich Kevin hier mit Hohenbogen rausschmeißen muss, was er ja selber auch möchte, sprechen wir noch kurz über das neue Ending von Valchi, wie auch immer man es ausspricht. Der Bruder von Crunchyroll. es heißt Kimi e Uso. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also die Animationen waren wie immer recht dürftig in letzter Zeit. Die nicht Musik besonders. War schön. Also ich denke, man kann eine Durchschnittsbewertung geben. Mache ich auch gerne 3 von 5 Ending-Abzeichen. Ja, würde ich mich anschließen. Also ich habe jetzt nichts Herausragendes gesehen. Es war wie immer sehr Ran Shinichi, Conan-lastig. Und ja, jedes Ending auch in nicht die Richtung, ja. Na, es gibt auch einige Ausnahmen, also von daher. Wenige, ja, okay, weniger, ja. Aber die sind dann natürlich auch besser. Aber hier ist es wirklich reiner Durchschnitt, auch von der Musik her, war auch nicht besonders mit dabei. Also von daher auch 3 von 5 im Spiegelscherben. Ich persönlich schließe mich da halb an. Ich fand den Song nach längerem Hören doch etwas besser als zu Beginn, muss ich zugeben. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, fand ich ihn, dachte ich so, okay, könnte besser sein. So geht's mir. Ich finde, könnte besser sein. Ja, kann auch besser sein, muss man dazu sagen. Ich bin ja jemand, der gerne japanische Musik auch hört. Vor allem die Conan Openings und Endings, muss ich dazu sagen, begeistern mich sehr. Also animationstechnisch, ich weiß nicht, was die immer am Ende da mit ihrem Rahmen da haben. Finde ich immer recht schade, dass man sowas macht, weil das sieht halt recht 1900 irgendwas aus. Aber wen es gefällt, meinetwegen. Songtechnisch, wie gesagt, nach ein paar Mal hören, hört er sich dann doch besser an als zu Beginn, muss man dazu sagen. Aber ja, Butterfly Core war besser als Opening. Und dass das jetzt als Ending da ist und nicht als Opening ist, dann denke ich mal auch eine bessere Wahl gewesen, sage ich mal. Ja, du hast es schon angesprochen. Als ich Banshee oder davon gehört habe, war mir klar, oh mein Gott, die Leute von Butterfly Core. Aber daran kann das natürlich nicht anknüpfen. Die Animationen selbst sind leblos und langweilig. Fade einfach, ja. Das Lied ist okay. Aber Butterfly Core, also mein lieber Mann, ja, das höre ich heute noch sehr, sehr gerne. Ja, das wird auch noch in ein paar Jahren so sein. Mit Sicherheit, ja. Ja. Ja, ich merke, es wird Zeit für einen neuen Opening- und Ending-Themen-Podcast. Ja, der letzte ist ja schon ein bisschen her. Ja, ein paar Jährchen ist der wahrscheinlich schon her. Gut, das war's. Alles zum Ending, alles zur spoilerfreien Zone. Jetzt machen wir gleich mit den Spoilern weiter, wie gewohnt. Haben wir nicht verändert. Erst Anime in Japan, dann der Manga in Japan. Und wenn ihr auch nicht gespoilert werden wollt, so wie es Kevin nicht möchte, dann habt ihr die Chance, jetzt mit ihm auszusteigen und nicht gespoilert zu werden. Tolle Sache, oder? Ja, so ist es. Ich verabschiede mich und sage aber noch, während ihr das hört, nicht vergessen, nur noch heute bis Mitternacht, eine Minute vor Mitternacht, könnt ihr beim Gewinnspiel teilnehmen. Drei Kalender warten im Konnenforum auf euch. Ciao, Leon, bis zum nächsten Mal. Huhu! Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Gerne, ciao. Tschüss. Gut, dann weiter, wie gesagt, zum Anime in Japan. Da haben wir 4, 5 neue Episoden für euch. Eine Sonderfolge und 4 reguläre Episoden. Zunächst besprechen wir die Episoden 761 und 62. Das ist die neue Mystery Tour, die sich nennt die Kaga Yaku Mangoku Mystery Tour. Schöner Titel. Worum geht's denn da, Olli? Ja, es geht wieder mal um eine Mystery Tour Reise, wie sie in Japan jährlich, stattfindet. Ja. Und die wird ja auch vorher oder nachher in der Realität stattfinden und dann... Genau, die findet immer vorher in der Realität statt. Wir haben auch zu den Mystery-Touren schon mal einen eigenen Podcast gemacht, da könnt ihr gerne mal reinhören. Ist noch gar nicht so lange her. Der trägt die Nummer 69. Genau, da gerne mal reinhören, wenn euch das interessiert, die Mystery-Touren alle bis dahin. Und jetzt eben die neue Mystery-Tour. Ja, Entschuldigung, Olli, gerne weiter. Ja, es geht darum, Kogoro wird halt von den... ich weiß gar nicht, wo sie dieses Mal spielt, halt von den Leuten, die dort im Tourismus tätig sind und den Leuten ihre Stadt näher bringen wollen und die Sehenswürdigkeit zeigen wollen. Die haben ein Event entwickelt, das sie zusammen mit den Sehenswürdigkeiten sozusagen Hinweiskarten ausgeben und sozusagen jede Karte ist ein Code und führt zur nächsten Sightseeing-Tour oder zum nächsten Monument oder wie man es auch nennen will. Und sie haben jetzt Kogoro eingeladen als Detektiv sozusagen das Ganze mal zu testen. Und ja, er kriegt halt daraufhin die Karten und stellt sich mehr oder weniger, wie man Kogoro so kennt, halt schlau dabei an und löst die Rätsel natürlich ganz alleine, weil er so ein brillanter Detektiv ist. Und ja, dann gehen wir halt mit und man sieht jede Menge Orte sozusagen, wie es da aussieht, die Sehenswürdigkeiten und ist drin recht nett mit anzusehen und dann kommt es plötzlich zu einem Zwischenfall, wo einer Frau die Handtasche geklaut wird und Kogoro überwältigt den Täter, indem er ihm ein Bein stellt und daraufhin flüchtet der Täter. Später sehen sie den dann sogar nochmal wieder, der ist erbost auf Kogoro, weil er ihn vorhin so niedergestreckt hat und will ihn dann daraufhin eine verpassen, aber Kokoro kontert mit einem Judo-Wurf, den er drauf hat. Und ja, dann verfolgt er ihn und später stellt sich heraus, dass diese ganze Aktion nur ein PR-Event war sozusagen. Also das wollten die Leute von der Öffentlichkeitsarbeit da aufnehmen, um dann halt noch mehr Leute anzulocken und die sich die Sehenswürdigkeiten halt anzusehen. Ja, dann könnte man sagen, die Episode ist vorbei, okay, die erste Episode ist dann auch fast vorbei, doch dann wird plötzlich ein weibliches Mitglied dieser Gruppe angegriffen und von irgendwem niedergeschlagen und liegt dann blutend da am Boden und wird vom Rettungswagen dann weggetragen, ins Krankenhaus gebracht und ja, dann beginnen sozusagen die Ermittlungen und das Mysteriöse nimmt seinen Lauf. Ja, dann gehen wir gleich mal über zur Bewertung der diesjährigen Mystery Tour. Ich fand es vom Rätselfaktor in der ersten Episode halt, es ist ein Code mit japanischen Zeichen mal wieder, von daher können wir als deutsche Fans nicht unbedingt miträtseln, weil wir ja auch nicht mit den Örtlichkeiten da vertraut sind. Aber ich fand es sehr interessant, halt die ganzen Sehenswürdigkeiten und die Einblicke in die Landschaft dort zu sehen. Also ich fand, das waren diesmal sehr viele und ja, da bekommt man eigentlich richtig Lust, selbst mal dorthin zu reisen und zu gucken, ja, ob das halt auch wirklich in der Realität so aussieht. Und ich denke, bei Aoyama wird das durchaus der Fall sein. Ja, dann in der zweiten Episode kommt dann halt der Mystery-Faktor dazu mit der Mordermittlung. Oder nee, es ist ja gar kein Mord, mit der tätlichen Angriffsermittlung. Und ja, das finde ich auch sehr interessant. Auch was sich dann da am Ende so ausgedacht wird, um den Täter zu stellen. Also das hat mir im Großen und Ganzen sehr gut gefallen. Und daher bewerte ich die Episoden auch etwas besser und gehe auf 4 von 5 Kärtchen. Okay, vielen Dank. Dann direkt weiter mit den nächsten Episoden, 763 und 764. Conan Heiji und ein Code der Liebe. Und den Zweiteiler wird uns auch wieder Olli vorstellen. Bitteschön. Ja, diesmal wieder ein Originalfall aus der Manga-Vorlage. Es geht im Prinzip damit los, die Detective Boys sind mal wieder zusammen unterwegs. Also die drei, die wir kennen, zusammen mit Conan und Ai. Die nennt man ja gerne mal separat. Und im Prinzip wollten sie Fußball spielen, aber es regnet und ist schlechtes Wetter. Daher können sie das abhaken. Dann auf der Straße werden sie, sie gehen halt so auf der Straße entlang. Und Conan fragt Ai dann noch etwas, um an die letzte Episode anzuknüpfen. Da hat er ja rausgefunden, dass Sera eine Schwester hat, so könnte man denken. Sie hat halt dieses Handybild gesehen und als Conan Sera danach fragte, sagte sie nur, das sei ihre kleine Schwester außerhalb des Territoriums. Danach fragt Conan Ai jetzt, ob ihr dazu irgendwas einfällt. Naja, nachdem die beiden sich darüber unterhalten haben, ich verrate jetzt mal nicht die Antwort, wird Conan dann plötzlich von einem Mann angerempelt, der kommt von hinten angerannt und scheint vor irgendwem auf der Flucht zu sein. Der lässt dann zwei komische Päckchen fallen, in denen irgendwas drinne ist. Genta fasst das natürlich an und wundert sich, was das ist. Daraufhin hört man dann aber auch schon wieder zwei Stimmen, halt bleiben sie stehen und der Mann flüchtet, nicht ohne, dass er die Päckchen mitnimmt. Es stellt sich dann heraus, dass das wahrscheinlich ein Drogendealer war und dass der von der Polizei verfolgt wird. Er hat allerdings sein Notizbuch verloren, woraufhin ein Code drinne ist und Conan kommt anhand dieses Codes, den kann er teilweise lösen und bekommt dann Informationen zur Übergabe. Den anderen Teil des Codes kriegt er aber nicht hin, woraufhin die Detective Boys bei Heiji in Osaka anrufen und somit taucht auch Heiji in der Episode auf und zusammen lösen sie dann halt den ganzen Code und dann gehen sie zu dem betreffenden Ort, wo die Übergabe stattfinden soll und der ist in Osaka und Heiji ist also quasi dann vor Ort und es gibt dann die üblichen Standard 3 verdächtigen Personen, die der Drogendealer sein könnten. Ja, auch Kazuo ist mit auf diesem Übergabeort. Das ist nämlich ein öffentlicher Ort an der Brücke. Und Kazuo spricht mit dem einen Tatverdächtigen. Ja, was dabei rauskommt, ob das der Drogendealer ist, ob er vielleicht Kazuo als Geisel nimmt oder was da alles passiert, erzähle ich in dem Moment mal nicht. Das überlasse ich ganz euch. Und ja, dann würde ich doch auch sagen, gehen wir mal direkt über zur Bewertung. Möchte vielleicht diesmal einer von den anderen beiden anfangen? Kann gerne anfangen. Ich fand persönlich den Fall auch halt nicht so gut, weil es halt wieder der Code halt mit Kanjis war. Und da kann man halt, wie gesagt, wieder mal nichts mit anfangen hier. War recht eintönig. das Ganze, weil ich würde ehrlich gesagt nur eine 2 von 5 Kärtchen geben, wenn man es nach Kärtchen bewertet, weil ich hätte mir mehr erwartet davon, aber an sich ganz gut gemacht, aber hätte auf jeden Fall besser sein können, sag ich mal persönlich. Ja, also geht mir da ähnlich, also auch ich war von der ersten Folge so relativ enttäuscht, kann man sagen, weil es da wirklich nur rein um das Lösen dieses Codes ging mit japanischen Metro-Haltestellen oder so und die kenne ich halt leider nicht und deswegen konnte ich damit auch überhaupt nicht miträtseln und war dann im Prinzip in der ersten Folge, ja, nicht gerade begeistert. Die zweite war dann halt schon etwas spannender, als es dann darum ging, den richtigen Dealer halt rauszufinden, wer das ist und so. Was mir aber bei der zweiten Folge, bei der Einleitung nicht so ganz gefallen hat, war die Zusammenfassung von Conan, weil er da den ganzen Code nochmal erzählt hat. Also ich finde, da hätte er auch nur sagen können, ja, mit Hilfe von Heiji haben wir den Code entschlüsselt und das war's dann. Aber na, das nur so am Rande und im Großen und Ganzen lande ich dann bei einer Durchschnittsbewertung, weil ich den Fall jetzt auch nicht so schlecht fand. Es war halt dann im zweiten Teil, hat er dann halt wieder an Spannung gewonnen und deshalb gebe ich eine Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Drogenpäckchen. Ja, ich habe die Episode oder die beiden, alle 4 Episoden leider nicht gesehen. Kann euch dafür aber sagen, was es für nächste Episoden geben wird, bei den kommenden Episoden. Zunächst noch der Hinweis, dass es Anfang Januar eine Sonderfolge gab, ein frohes neues Jahr, Kogoro Mori. Da wurde ein ganz alter Fall umgesetzt aus Band 57, der bisher noch nicht umgesetzt wurde. Jetzt endlich auch eine reguläre sozusagen Anime-Episode, auch wenn die nicht nummeriert wurde. Eine Sonderfolge eben. Ja, die war doch mal als Ending umgesetzt. Genau, als Ending war es mal, oder ein Opening sogar, weiß ich gar nicht. Und einmal irgendwie auch online haben die es schon mal umgesetzt. Also die setzen das irgendwie zigmal um, aber nie richtig. Immer mal so zwischendurch. Tja, in den letzten beiden Wochen sind dann schon die Episoden 765 und 66 erschienen. Drachen steigen lassen an der Teimusu. Auch zwei Episoden, die auf einer Manga-Vorlage basieren, aus Band 84. Und im Februar kommen dann 3 weitere Episoden nach Japan. Am 7. Februar Der Geliebte, der im Schneesturm verschwand, ein Filler. Am 21. Februar Die Gefangenschaft der Eihaibara, auch ein Filler. Und am 28. Februar Ein lästiger Notfallpatient, auch ein Filler. Also ein Filler-Februar haben wir vor uns. Und am 14. Februar, bekanntlich Valentinstag, wird eine Folge wiederholt. Die 384. Folge mit Target Kogoro Mori. Auch ein Anime-Original damals. Wird nochmal wiederholt. Sehr schön. Also ein ganzer Anime-Original Februar. Na, da sind wir ja mal gespannt, ob das gut oder schlecht wird. Wir werden es euch auf jeden Fall im nächsten News-Podcast berichten. Ja, genau. Dann weiter direkt mit dem Manga in Japan, direkt nach dem Anime in Japan. Da ging es diesmal nur um einen einzigen Fall, der die Runde machte in der japanischen Shonen Sunday, der aber wirklich recht spektakulär ist, wie ich finde. Dass es nur einen Fall gab, lag unter anderem daran, dass sich Gosho Aoyama 2 Wochen lang im Krankenhaus befand, also da auch nochmal gute Genesungswünsche, auch wenn Aoyama mittlerweile zum Glück wieder entlassen wurde. Ist immer, ja, schlimm, wenn Aoyama im Krankenhaus liegt, da hat man ja fast Angst, dass die Serie komplett abgebrochen wird, so wie es ja viele Fans immer prognostizieren, dass Aoyama stirbt, bevor die Serie vorbei ist, aber das hatten wir ja schon. Wie gesagt, zurück zum Manga-Fall, da gab es jetzt 4 Kapitel, 913 bis 916, wo es um einen Fall in Nagano geht. Dort sind, wie wir schon im letzten News-Podcast im Dezember 2014 erzählten, Kogoro, Ran und Conan in Nagano unterwegs und treffen da auf Kansuke, Yui und Takaki, auch bekannt als Komei. Und auf einmal schwimmt da in einem Flüsschen ein Kopf und den fischen natürlich aus dem Fluss raus und finden dann entsprechend auch den Körper der Leiche direkt daneben. Ja, da ist natürlich die Frage, wer hat das getan und warum, wie immer bei Detektiv Conan. Es werden in dem Fall noch weitere Person ermordet und umgebracht. Alles sehr spektakulär und interessant ist vor allem, dass diesmal eine Person auftritt, ein Polizeikommissar aus Nagano, Polizeikommissar auf jeden Fall einen hohen Rang bei der Polizei in Nagano, und bei ihm vermutet Conan, dass es sich um Rum handeln könnte. Das ist ja gerade die aktuelle, der aktuelle Spannungsmoment bei Detektiv Conan, wer könnte denn Rum sein? Im vorigen Fall gab es ja schon einige Verdächtige, die Rum sein könnten und es dann nicht waren. Jetzt hat Conan hier den Verdacht eben, dass es Kanske sein könnte, weil er eben auch einäugig ist. Und dann eben dieser neue Polizeikommissar, der auch nur ein Auge hat, was ein Zufall, hat sich Aoyama bestimmt nichts bei gedacht. Und hier vermutet Conan auch, dass das Rum sein könnte. Inwieweit das dann im Endeffekt stimmt, werden wir noch hoffentlich irgendwann in naher oder ferner Zukunft erfahren. Ich hoffe natürlich nahe Zukunft. Viel ist noch nicht durchgesickert zu den Kapiteln. Bekannt ist aber schon, dass dieser neue Polizeihauptkommissar mittlerweile erkannt haben soll, dass es sich bei der Person hinter dem schlafenden Kogoro um Conan handelt. Also der scheint zu wissen, dass der schlafende Kogoro in Wahrheit Conan ist. Und das ist natürlich schon eine sehr brisante Information, die dieser Polizeihauptkommissar da hat. Und ja, ich bin da wirklich gespannt, wie Conan darauf reagiert. Das ist ja eigentlich für mich ein weiteres Indiz, dass es weiter Richtung Serienende geht. Oder nicht, Olli? Ja, also auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, dass dieser Kommissar eventuell wirklich Rum sein könnte, weil er ja auch schon etwas älter ist. Und es wurde ja auch gesagt, was bei Rum es sich um eine ältere Person handeln könnte. Und ja, da kann man sehr gespannt drauf sein, wie sich das noch entwickelt. Also ich fand auf jeden Fall die Idee, dass der Fall diesmal komplett in Nagano spielt und auch komplett mit Yui, Kanske und Komei, so nenne ich ihn immer, spielt, sehr interessant. Und so hat man ja auch mal ein bisschen mehr über die Kommissare halt erfahren. Die sind ja bisher noch nicht so häufig aufgetreten. Genau, und, ja. Ja, hat mir auch sehr, ich fand es sehr, ist schon mal ein sehr spannender Fall und ja, freue mich auf jeden Fall schon, wenn der dann in ein paar Jahren dann hier auch noch. Ja, anderthalb Jahre kann man da ja in etwa rechnen, dann müsste der Band, in dem die Kapitel dann zu finden sind, auch in Deutschland sein. Ich schätze mal Band 86, 87 wird das wahrscheinlich sein. 87 schon, das geht so weit voran. Naja. Okay, soweit kurz und knapp zu den aktuellen Kapiteln. Wir halten euch da, wie gesagt, auf dem Laufenden, auch was die kommenden Kapitel betrifft. Dann noch der Hinweis, wie gesagt, dass Band 85 in Japan am 18. Dezember veröffentlicht wurde. Also den können sich alle Japaner jetzt auch kaufen. Da hatten wir ja vorhin schon die die Verkaufszahlen dazu. Der hat sich ja, wie gesagt, sehr gut verkauft. Da sind auch wieder etliche spannende Kapitel abgedruckt. Unter anderem auch das, wo eben Shuichi Akai zurückkehrt. Jetzt darf man es ja sagen, wo Kevin nicht mehr mit dabei ist. Also Shuichi Akai kommt zurück, falls ihr es noch nicht wusstet. Falls ihr jetzt einfach weitergehört habt, weil ihr dachtet, es kommen keine Spoiler, tut mir wirklich sehr leid. Gut, soweit zum Manga in Japan. Dann noch die üblichen Verweise. Wir haben ein Wiki, conanwiki.org, da gerne mal reinschauen für weitere Informationen. conanforum.org, wie gesagt, mit einer neuen Leitung. Dort gerne auch mitdiskutieren und kommentieren. Ein Newsblog haben wir, conannews.org, wo ihr vielleicht auch diesen Conancast hört. Weitere Informationen zum Conancast gibt es auch unter conannews.org/conancast. Da gerne auch mal reinschauen. Und ja, wir haben einen Twitter-Account, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, youtube.com/conannews ist der YouTube-Account. Auf iTunes sind wir zu finden als Conancast. Wir haben einen Instagram-Account, was Kevin noch sagen würde. Ja, dort auch als Conannews zu finden, gerne mal reinschauen. Und das war's dann auch. Das war der erste News-Podcast im Jahr 2015. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hören wir uns spätestens im nächsten Monat wieder. Tschüss. Tschüss. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Monat. Du hast vergessen zu sagen, ich bedanke mich bei Shadi für die Teilnahme. Stimmt. Ich bedanke mich bei Shadi für die Teilnahme. Danke mich ebenso. Das klang jetzt ja künstlich, oder? Danke mich wirklich. Heim. Ja. Ich bedanke mich, ja, ich bin so froh, endlich mal wieder eine andere Stimme zu hören hier. Okay. Aufnahme kann ich jetzt aber... Ich denke, stoppen. Wir drücken auf Stopp, oder, Olli? Ja. Ja.